Prima, die neunte hat er übersprungen. Numerus Clausus, Numerus Clausus. Wenn keiner nach Hause kommt, dann isst er was zu Mittag und fängt zu lernen an. Numerus Clausus, Numerus Clausus. Kein beschwert werden, doch wenn er es nicht schafft, dann bringt er sich vielleicht um. Den Numerus Clausus, Numerus Clausus, Numerus Clausus, Numerus Clausus. Denn die Schule von heute, sie braucht fähige Leute. Ja, die Schule von heute braucht fähige Leute. Keines Eltern sagen, sie sind ja so froh, dass ihr kein Rauschgift nimmt. Numerus Clausus, Numerus Clausus. Kein Teufelbuch und das Mädchen sagt, ich geb dir 13 Punkte. Numerus Clausus, Numerus Clausus, Numerus Clausus, Numerus Clausus. Gute Frage. Neumann, kommst du bitte mal an die Tafel? Neumann!